It's good to be back. Schön, wieder hier zu sein. For those who don't know, my wife and I were in the States for 3 weeks. Für die, die es nicht wissen, meine Frau und ich, wir waren 3 Wochen in Amerika. Normally we come to this church and... Normalerweise besuchen wir diesen Gottesdienst. Yeah, so it's nice to be back. Also es ist schön, wieder zurück zu sein. I listened to the messages from the guys online. It was really did a good job. Nate, that was awesome message. Ich habe mir die Predigt im Livestream angeschaut, die letzten Wochen. Nate, das war echt super. About heaven and Chris. Über den Himmel und Chris habe ich mir auch angeschaut. And Rob Soprano was very good. Und Rob Soprano habe ich mir auch angeschaut. So we had a great time. Also wir hatten eine sehr gute Zeit. And I'll get into that after I make this announcement. Und darauf gehe ich gleich ein, wenn ich eine Ankündigung gemacht habe. A week from this Wednesday, we have a great men's meeting, a Wednesday night meeting at the apartment or the office of Festus and Georg. Also in einer Woche am Mittwoch gibt es ein Treffen von Great Men in der Wohnung von Festus. Yeah, a lot of us, we had like 25 guys there last time. It's an office and if you want the address, you can get it at the info center. I'm not going to read it here. Es ist ein Büro und wenn ihr die Adresse wollt, dann könnt ihr sie vom Info Center haben. Because nobody's going to write it down. Weil and niemand wird es jetzt aufschreiben. I'm going to interview Alamunde. Ich werde ein Interview machen mit einem. And he's going to share about his life and walk with the Lord. Er wird uns ein bisschen was über seine Lebensgeschichte erzählen. And you can interact and we can have questions and have a great time. Und wir können auch Fragen stellen und uns miteinander austauschen. Okay, now we're going to have a clip about men's challenge on Thursday nights. Und es wird jetzt ein Video geben über men's challenge am Donnerstagabend. I've been going there once in a while. Ich gehe da immer wieder I mal just hin. Want them to get ahead so they can reach my level. Ich möchte, dass die vorankommen und auch mein Niveau erreichen. You know, these guys are throwing 20 kilos on their back and going down like. Die tragen so 20 Kilo am Rücken und es ist richtig schwer. I don't have to hold 20 kilos. I've already got 20 kilos. Ich habe die 20 Kilo schon. So anyway, watch this and. Ja, schaut euch das Video an. And give me grace. Is that it? That's it? No more? Okay, that's it. Okay, it goes on, but so Thursday night, all men invited. Das Video geht eigentlich weiter, also Donnerstagabend, alle sind eingeladen. It's a lot of fun. We do das all kinds of different things. Macht echt Spaß. Kickboxing and all kinds of punching and stuff wir and wrestling. And probieren einfach verschiedene Dinge aus. Grabbing each other and knocking each Boxen, other down. Uns gegenseitig umwerfen. Really, it's really a lot of fun. Es ist echt lustig. And okay, so what am I going to do now? I have a video. Okay, yeah, we were in California. Wir waren in Kalifornien. We got invited by some friends of ours. Wir sind dort eingeladen worden. And my theme tonight is this. Und worum es heute geht ist. Because this is what I saw in California and everywhere we went, and what I see here. Das ist das, was ich in Kalifornien beobachtet habe und was ich auch hier sehe. Is that God wants to do extraordinary things through ordinary people. Dass Gott außergewöhnliche Dinge mit ganz normalen Menschen tun möchte. We went to an evangelical church in San Jose. Wir sind in San Jose in eine evangelikale Kirche and gegangen. I wept 3 times in the message. I was so touched. Und ich war so berührt durch die Predigt, dass ich geweint habe. I heard a testimony of a man who got up on the platform. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Mann, der auf die Bühne gegangen ist. Very ordinary looking guy. Der ganz normal ausgeschaut hat. And I almost was disappointed that I had to hear the testimony before the message. Und ich war fast enttäuscht, dass ich mir das Zeugnis anhören muss vor der Predigt. We're gonna have a testimony now. Wir werden jetzt ein Zeugnis hören. Okay. Okay. And this guy gets up and he says, und der Mann geht auf die Bühne und sagt, I went to Ethiopia 10 years ago. Und er sagt, I went to Ethiopia. Ich bin nach Äthiopien gegangen. With the church. Mit der Gemeinde. On one of their Ethiopia trips. Auf einer ihrer Äthiopien Ausflüge. I've been going now every year. Ich gehe jetzt mittlerweile jedes Jahr dorthin. At the 5-year mark. Und nach 5 Jahren. My Bible study network. Hat das Netzwerk, mit dem ich Bibel lese. House group network. Hauskreis. He started a house group network. Hat er dort ein Hauskreis-Netzwerk begonnen. Grew to 5,000. Und das ist gewachsen auf 5,000 Now Mitglieder. He moved Ethiopia, this very ordinary man. Und dieser ganz normal aussehende Mensch ist sogar nach Äthiopien and now gezogen. His house groups are 25,000. Und jetzt beträgt die Anzahl seiner Hauskreise 25,000. Wow. Und ich dachte, wow. God does extraordinary things through ordinary people. Gott tut außergewöhnliche Dinge durch ganz normale Menschen. There's another lady in the church who gave testimony how she went to India. Es gab noch eine Frau in der Gemeinde, die Zeugnis gab darüber, dass sie nach Indien gegangen ist. On one of their India trips. Auf einer Indienreise. And to work as in the medical field. Um dort im medizinischen Feld tätig zu sein. A little volunteer work. Sie war dort freiwillig tätig. Well, she went as an alcoholic. Sie ist dort als Alkoholikerin hingegangen. And God delivered her there. Gott hat sie dort errettet. Where began the process. Befreit. Now she has this incredible work with children, and it's growing. Und dort hat sie diesen Dienst mit Kindern begonnen und das wächst. And we were up in Bethel with Eric and Anna and Lydia. Und wir waren auch in Bethel mit Eric, Anna und Lydia. The worship was just out of this world. Und das Lobpreisteam dort ist unglaublich. I don't think I've seen such worship. I've been to Hillsong. Und ich glaube nicht, dass ich so ein Lobpreis schon jemals gesehen habe. Incredible worship, but this was just a little higher. It was just the best, awesome. I just thought, where am I? Und ich war schon bei Hillsong, aber das war echt unglaublich. Ich habe mir gedacht, wo bin ich? The expectancy of 2,000, 3,000 people coming, the expectancy was so strong. Die Erwartungshaltung von den 2,000, 3,000 Besuchern war so stark. I went to the Bible class. Ich bin dort auch in die Bibelschule gegangen. And they had 45 minutes of worship before the class started. Und sie hatten 45 Minuten Lobpreis, bevor der Unterricht begann. Intense, like as though Jesus was coming back right now. Und es war so intensiv, als ob Jesus gleich zurückkommen würde. Got to meet Kim Walker. That was nice. Ich habe Tim Walker getroffen. Kim Walker. Kim Walker. She's a famous singer. Sie ist eine sehr bekannte Sängerin. Got to meet the pastors there. Und habe die Pastoren dort getroffen. Also down in San Jose, I got to spend time with Chip Ingram, if you know him. Und ich war in San Jose und habe dort Chip Ingram is a getroffen. Very famous and very effective pastor. Er ist ein sehr berühmter Pastor. His name is Chip. You can just call him Chip. Chip. His name is Chip. His friends call him Chip. We'll call him Chip. So. Sein Name ist Chip. Seine Freunde nennen ihn so und wir auch. We got invited to California by a friend of ours. Wir sind nach Kalifornien eingeladen worden von einem Freund. She was in this church 20 years ago. Sie befand sich schon 20 Jahre lang in dieser Gemeinde. From Korea. Und kam ursprünglich aus Korea. And she's the daughter of Dr. Cho's choir director. Und sie ist die Tochter von dem Direktor eines Chors. From Dr. Cho. Dr. Cho. Dr. Cho has 800,000 people in his church. Dr. Cho hat 800,000 Menschen in seiner Gemeinde. The largest church in the world is very famous. Das ist die größte Gemeinde der Welt. And so she came. She knows Dr. Cho. She grew up with his children. Und sie kennt Dr. Cho und sie ist mit seinen Kindern aufgewachsen. And so she came here to study cello. Und sie ist hierher gekommen, um Cello zu studieren. And she got invited to our church to another Korean girl. Und sie ist durch ein anderes koreanisches Mädchen in die Gemeinde eingeladen worden. And then this Korean girl asked her. Und dieses koreanische Mädchen hat sie gefragt. Is Jesus in the circle of your life? Befindet sich Jesus in deinem Lebenskreis? And she says, what? Und sie sagt, was? She says, you have a circle of your life. Is Jesus in the circle or out of the circle? Du hast doch einen Lebenskreis. Ist Jesus da drinnen oder nicht? And she said, he's out of the circle. Und sie sagte, er ist draußen. Though she came from the largest church in the world. Obwohl sie von der größten Gemeinde der Welt kam. And was personal friends with one of the most awesome pastors in maybe in church history. Und eine persönliche Freundschaft hatte mit einem Wahnsinnspastor. She came here to our small church. Ist sie hierher gekommen in eine kleine Gemeinde? Spent 6 years with us. Hat 6 Jahre hier verbracht. She went back. Ist zurückgegangen. And they said to her, you are a different person. Und sie haben ihr gesagt, du bist eine andere Person geworden. She said, I'm the same person. Sie hat gesagt, nein, ich bin dieselbe. You are totally, her friends said, you are totally different. Und ihre Freunde haben gesagt, nein, du bist ganz anders. Her parents were so blessed. Ihre Eltern waren so gesegnet. That they sent us, they flew us over to the wedding. She got married a year later. Dass sie uns zu ihrer Hochzeit eingeflogen haben. She got married to a man named Ken. You'll see in the video I'm going to show. Dieses Mädchen hat einen Mann namens Ken geheiratet. Ken was he studied law in California. Er hat Jus studiert in Kalifornien. He loves God. Und er liebt Gott. And now he is the lawyer for Samsung. Und jetzt ist er ein Anwalt für Samsung. Yeah, in California. In Kalifornien. And he was a prosecuting attorney. Und er war ein Staatsanwalt. And they love God. Und sie lieben Gott. And now Jay has begun a ministry called. Und jetzt hat Jay, is her name. Okay. Jay has started a ministry called. Hat jetzt einen Dienst begonnen namens. Amaze. Amaze, it's also erstaune. Academy of Music and Art. Das ist eine Akademie für Kunst und Musik. For special education. Für eine spezielle Ausbildung. And it's for handicapped children. Es ist für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Autistic children. Für autistische Kinder. And it's the first orchestra for autistic children. Und es ist das erste Orchester für autistische Kinder. Everybody said it was absolutely impossible. Und alle haben gesagt, das ist völlig unmöglich. And every child has a skilled student or professional next to them. Und jedes Kind hat einen persönlichen Lehrer, der neben ihnen ist. This has become such a work. Und das ist so eine große Aufgabe. Such a ministry. So ein großer Dienst. It is so transforming for these kids. Und das verändert diese Kinder. To play in an orchestra. In einem Orchester zu spielen. It is the highlight every Friday they get trained. Every Friday night is school. Jeden Freitagabend bekommen sie Unterricht. Das ist the ihr waiting, Highlight. The waiting list to be a volunteer teacher. Die Warteliste dort freiwillig zu unterrichten. There's a waiting list. It's pretty long. Da gibt's eine lange Warteliste. Schools all over the country have heard. Schulen aus dem ganzen Land haben darüber gehört. About this orchestra. Über dieses Orchester. It's all volunteer. Und es sind lauter Freiwillige. And it's just an ordinary person. Und es war einfach eine ganz normale Person. Doing an extraordinary thing. Die eine außergewöhnliche Sache gemacht hat. Because of their love for God. Weil sie Gott geliebt hat. Now, I want to just read a little email I got this week. Ich möchte ein E-Mail vorlesen, das ich diese Woche bekommen habe. This is from a man named Nana. Und zwar von einem Mann namens Nana. He was in our church about 20 years ago. Er war vor ungefähr 20 Jahren in dieser Gemeinde. He's from the Ivory Coast. Er kommt von der Elfenbeinküste. He fled because of Christian persecution. Er ist geflüchtet wegen Christenverfolgung. He doesn't know if any of his relatives are alive. Er hat keine Ahnung, ob seine Verwandten noch leben. And he writes this. Und er schreibt: I write, dear Rob, I write to thank you personally and all the brothers and sisters of Tsehigay. Lieber Rob, ich schreibe dir persönlich und auch all den Brüdern und Schwestern in der Tsehigay. For the impact you made on my life. Für die Wirkung, die du auf mein Leben hattest. My family and my ministry. Auf meine Familie und auf meinen Dienst. Rob, you baptized me. Rob, du hast mich getauft. And you told the story of you told the story. The story I told was this. Und du hast deine Geschichte and erzählt, this story changed his life. Und diese Geschichte hat sein Leben verändert. Mary and I were invited to meet Richard Wurmbrand. Mary und ich waren eingeladen, Richard Wurmbrand zu treffen. We had met him before. Wir hatten ihn schon mal getroffen. And we knew him. Und wir kannten ihn. And he was visiting Vienna. Und er hat Wien besucht. Richard Wurmbrand he wrote the book Tortured for Christ. Und Richard Wurmbrand hat das Buch geschrieben, Gefoltert für Christus, which went all over the world. Das sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. He was in Romanian prison for 14 years. Er war in einem rumänischen Gefängnis für 14 Jahre. And went through horrific torture. Und hat enorme Folter überstanden. And so he was speaking in Vienna. Und er hat in Wien gesprochen. And staying at someone's home. Und hat bei jemandem übernachtet. So the people called us and said, Pastor Wurmbrand's here. Would you like to come and spend time with him? Und diese Menschen haben uns angerufen und haben gefragt, Pastor Wurmbrand ist hier. Möchtet ihr ihn treffen und Zeit mit ihm verbringen? Which is like was one of the greatest privileges of my life. Was ein wahnsinniges Privileg für mich war. Mary and I went there. Also sind Mary und ich dorthin gefahren. And we knocked on the door. Haben dort angeklopft. And they said, Pastor Wurmbrand's in the garden. Just go back there. Und sie sagten, er ist im Garten, geht einfach zurück. Holding Mary's hand, we kind of walk into the garden. Und während ich Marys Hand hielt, sind wir in den Garten gegangen. And he's facing a little, he's looking away from us. Und er hat von uns weggeschaut. He's got white hair, weiße Haare, sitting in a chair. Ist in einem Sessel gesessen. He can't stand. Er kann nicht mehr stehen. Because he was beaten so severely on the soles of his feet for so long. Weil er auf den Fußsohlen so oft gefoltert wurde, so oft geschlagen wurde. That his nerves are destroyed on his feet. He can't stand long. dass seine Nerven völlig zerstört wurden und er nicht lang stehen kann. So he's sitting there and he catches us from the corner of his eye. Und er sitzt dort und er sieht uns aus dem Augenwinkel. And he turns very gently. Und ganz langsam dreht er sich um. And he says, "Children, come here." Und er sagt, Kinder, kommt her. He says, "Sit down." Setzt euch. And he says, "What do you do in Vienna?" Was machst du in Wien? I said, "We're missionaries." Und ich sagte, wir sind Missionare. And then with this beautiful angelic smile. Und mit diesem engelhaften Lächeln sagte er, he said, "Don't just be a missionary. Sei nicht einfach nur ein Missionar. Be an extraordinary missionary." Sei ein außergewöhnlicher Missionar. And that's what Nana wrote on his wall in his home. Und Nano hat das auf seiner Wand zu Hause aufgeschrieben. He never forgot the quote. Er hat diesen Spruch, diesen Satz nie vergessen. Nana has now finished his PhD in theology. Nana hat nun seinen Doktor gemacht in Theologie. And he is leading this awesome work from Treiskirchen. He has a network of churches in Austria for Africans and refugees. Er macht einen tollen Dienst mit Flüchtlingsnetzwerken, unter anderem in Treiskirchen. Ordinary people doing extraordinary things. Ganz normale Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. So let me take you to California. Also jetzt nehme ich euch mit nach just Kalifornien. Give you a little bit of taste of what we were doing. Und zeige euch ein bisschen, was dort passiert ist. I'll give you a tip how to get your wife to do that. Ich gebe euch einen Ratschlag, wie ihr eure Frau dazu bringt, das zu tun. Just say, "I want to take a picture, wave your hands." Ich möchte ein Foto machen, bitte wink einfach. And then you hit video. Und dann drückst du auf Video. Okay. So yeah, we had a great time. Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Okay, ordinary people doing extraordinary things. Also normale Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. And the key to that. Und der Schlüssel dazu. The key to becoming extraordinary. Der Schlüssel dazu, außergewöhnlich zu sein. And what will make you different from everyone around you. Das, was dich anders macht als alle anderen. At work. In der Arbeit, school, in der Schule, wherever you are, egal wo du hingehst, will absolutely set you apart, was dich wirklich auseinanderhält, is having a thankful heart. Ist ein dankbares Herz. That's what separates us. Das ist das, was uns trennt. It's thankfulness. Ist Dankbarkeit. That's what I want to talk about today. Und darüber möchte ich heute sprechen. I want to show you a photo. Ich möchte euch ein Foto zeigen. That won the Pulitzer Prize. Das den Pulitzerpreis gewonnen and maybe hat. You've seen this photo before. Vielleicht kennt ihr dieses Foto schon. It's coming up. Thankfulness. Dankbarkeit. Ephesians chapter 5, verse 20. Epheser 5, Vers 20. For everything, give thanks. Seid dankbar in allen Dingen. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. In everything give thanks. In allen Dingen seid dankbar. For everything give thanks. Für alles seid dankbar. Okay, look at this photo here. Schaut euch dieses Foto an. And I'm going to read what it's about. Und ich lese vor, worum es geht. Ken Carter's Pulitzer Prize winning photo taken in 1994. Das ist Kevin Carter's Pulitzer Preisfoto, das 1994 gemacht wurde. During the Sudan famine. Während der Hungersnot im Sudan. The picture depicts a famine-stricken child. Das Bild zeigt ein Kind, das von Hunger befallen ist. Crawling towards a United Nations food camp. Das auf ein Nahrungsmittelcamp von der UNO zu hinkrabbelt. Located a kilometer away. Das ungefähr ein Kilometer weit weg ist. The vulture is waiting for the child to die. Der Geier wartet darauf, dass das Kind stirbt. So that it can eat it. Damit er es essen kann. This picture shocked the whole world. Dieses Bild hat die ganze Welt schockiert. No one knows what happened to the child. Niemand weiß, was mit dem Kind passiert ist. Including the photographer Kevin Carter. Auch der Fotograf Kevin Carter weiß es nicht. Who left the place as soon as the photograph was taken. Der diesen Ort verlassen hat, als er das Foto gemacht hat. He later, let me see. Okay, can we go to the next slide? You can read it with me. No one knows what happened to the child, including the photographer Kevin Carter. Niemand weiß, was mit dem Kind passiert ist, auch der Fotograf nicht. Who left the place as soon as the photograph was taken. Der den Ort verlassen hat, als das Foto geschossen wurde. He later confided to friends that he wished he had intervened. Er hat nachher seinen Freunden anvertraut, dass er sich gewünscht hätte, etwas getan zu haben. That means he just left it just like that. Das heißt, er ist einfach so weggegangen. He saw the kid crawling. Er hat gesehen, wie das Kind krabbelt. He saw the vulture. Er sah den Geier. He stooped down, took the picture. Er hat sich hingehockelt, hat das Foto gemacht. And he left. Und dann ist er gegangen. Journalists at the time were warned never to touch famine victims for fear of disease. Journalisten wurden zu dieser Zeit gewarnt, niemals ein Opfer von Hungersnot anzugreifen, aus Angst, eine Krankheit zu bekommen. Next slide. 3 months later, and only a week after being bestowed with the Pulitzer, Kevin Carter committed suicide. 3 Monate später und nur eine Woche, nachdem er den Pulitzerpreis erhalten hatte, beging er Selbstmord. What went on inside of his heart? Was ist in seinem Herzen los gewesen? He took the picture. Er hat dieses Foto geschossen. Didn't think much of it. Thought, okay, interesting. Wow, okay, click. Hat vielleicht nicht viel drüber nachgedacht, nur aha, interessantes Bild, klick. Maybe he had to go somewhere. Vielleicht musste er auch irgendwo hin. He regrets not intervening. Er bedauert es zutiefst, nichts getan zu haben. And then he wins the Pulitzer Prize for the photograph. Und dann gewinnt er auch noch den Pulitzerpreis für dieses Bild. And some people so criticized him. Und einige Leute haben ihn so stark kritisiert. For not intervening. Dass er nichts getan hat. That he killed himself. Dass er sich umgebracht hat. And this is happening all the time. Und solche Dinge passieren die ganze Zeit. These kind of situations with children like this. Diese Art von Situation mit Kindern. Last night. Gestern Abend. I got up at 2 a.m. Bin ich 2 Uhr früh aufgestanden. Because of the jet lag. Wegen der Zeitverschiebung. And I was watching this video. Und ich habe mir ein Video angeschaut. And I was crying. Und ich habe dabei geweint. I wanted to show it here, but it wouldn't fit the service. Ich wollte es zeigen, aber es passt nicht in den Gottesdienst. But it was about the Golden Gate Bridge. Und es ging um die Golden Gate. And having been in San Francisco and having seen the bridge from afar, und nachdem ich in San Francisco war und die Brücke aus der Ferne gesehen habe, I went online and I just looked at a video about building the bridge. Bin ich ins Internet gegangen und habe nachgelesen, wie die Brücke gebaut wurde. The bridge is an engineering masterpiece. Und diese Brücke ist ein vollendetes Werk der Baukunst. The cable that goes from one end to the other. Das Kabel, das von der einen, die Brücke ist von einem Kabel überspannt. 2 cables. 2 Kabel. That hold the bridge up. Die Brücke zusammenhalten. And each cable is about 1 meter thick. Und jedes Kabel ist 1 Meter dick. It's 27,000 small cables wound together from one end to the other. Es sind 27,000 kleine Kabel, die zu einem großen zusammengeschlungen wurden. On each side. Auf jeder Seite. I don't know. Who could be so brilliant to think of this idea? Ich weiß nicht, wer so brillant war, sich diese Idee auszudenken. Actually do it. Und sie auch umzusetzen. As I was studying, just looking at videos from the Golden Gate Bridge. Und wie ich mir die Errichtung oder das Bauen der Brücke angeschaut habe. I came across another video. Bin ich noch über ein Video gestoßen. And it was Golden Gate Suicides. Und die Videos hießen Golden Gate Selbstmörder. Golden Gate Bridge Suicides. Golden Gate Bridge Selbstmörder. And it's a little short documentary on how many people have been jumping off that bridge. Und es ist eine kurze Dokumentation darüber, wie viele Menschen von der Brücke gesprungen sind. It was completed in 1930s. In den 1930ern entstanden. And about every 10 days somebody's been jumping off it. Und durchschnittlich springt jeden 10. Tag jemand von der Brücke. Last year 37 people jumped off the bridge to their death. Letztes Jahr sind 37 Menschen in den Tod gesprungen. And they escorted 100 other people who wanted to try. Und sie haben 100 Menschen, die es versucht haben, davon abhalten können. And if you just look at the video at home, it'll bring you to tears. Und wenn ihr euch dieses Video anschaut, das wird euch zum Weinen bringen. Because you see people on the bridge and they are in despair. Und ihr seht Menschen auf dieser Brücke und sie sind einfach verzweifelt. And some tourist is just videoing them. Und einige Touristen machen Videos von ihnen. You see these people looking down and thinking it over and thinking it over. Und ihr seht diese Menschen, wie sie auf der Brücke stehen und sie denken und denken. And this one guy with long black hair, all dressed in black. Und einer, der ist ganz schwarz angezogen gewesen, hat auch schwarze Haare. You see him in a lot of different videos. He's constantly coming back to the bridge. Und man sieht ihn in sehr vielen verschiedenen Videos. Er kommt immer wieder zurück. And finally, he just stands on the rail and he falls backwards. Und zum Schluss steht er da und fällt rückwärts runter. And the guy caught him on film all the way down to the water. Und er ist auf einem Video drauf, da ist sein gesamter Fall drauf, von oben you bis unten. The water at 200 kilometers per hour. Und man schlägt mit 200 Kilometern pro Stunde aufs Wasser auf. There's a testimony of a 25-year-old kid. Es gibt ein Zeugnis von einem 25-Jährigen, who jumped off the bridge. Der von der Brücke gesprungen ist. And when he jumped, und als er gesprungen ist, he realized he made a mistake. Ist er draufgekommen, dass er gerade einen Fehler gemacht and hat. As he was going down, und im freien Fall he was praying, hat er gebetet, dear God, help me. Gott, hilf mir. And he's just, it's such a long drop. Und es ist so ein langer, freier Fall. And so he tucked and he just hit the water feet first. Boom. Und so hat er sich zusammengekauert und ist mit den Füßen zuerst auf der Wasseroberfläche aufgestoßen. And some kind of a fish brought him to the surface. Und irgendein Fisch hat ihn zum Ufer gebracht. So one of those sea lions or a seal. Es war vielleicht irgendein He hits the water, he goes way down. Er ist ins Wasser rein and then he feels, a cold kind of a creature on him. Und dann fühlt er eine nasse, kalte Kreatur. And his first thought was, I didn't get killed from the jump and now I'm going to be eaten by a shark. Und das Erste, was er gedacht hat, war, okay, der freie Fall hat mich nicht umgebracht, ich werde aufgegessen von irgendeinem Hai. You can see his testimony. He said, God spared my life. Man kann sein Zeugnis sich anschauen. Gott hat sein Leben gerettet. And I watched the video last night a few times and I just cried and cried. Und ich habe mir das gestern ein paar Mal angeschaut und geweint. Somebody put the video to God of the City. Und jemand hat God of the City in das Video eingespielt. And they put it there to discourage people who are looking at how people jumped, discouraging them to jump. Und das soll für Menschen sein, die darüber nachdenken und es soll sie entmutigen, das auch zu tun. It's the number one suicide place in the world. Das ist der Nummer eins Ort, um sich umzubringen auf der People Welt. People drive from the East Coast all the way there just to kill themselves. Menschen fahren von der Ostküste dorthin, um dort Selbstmord zu begehen. So this is my hope, this is my message tonight. Das ist heute meine Botschaft. We have the hope of the world. Wir haben die Hoffnung der Welt. We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. But what darkens our light? Aber was unser Licht dunkel macht? And makes us ineffective. Und uns ineffektiv macht. Is when we become one of two things. Ist wenn wir eines von zwei Dingen werden. Judgmental. Erstens wenn wir bewerten. And unthankful. Und zweitens, wenn wir undankbar sind. We don't have to talk about being judgmental tonight. We've talked about that a lot. Wir müssen nicht über das Richten reden. Darüber haben wir schon geredet. But being unthankful. Aber über die Undankbarkeit. It's such a disease, unthankfulness. Das ist so eine Krankheit. We don't even realize how unthankful we are. Wir kriegen nicht mal mit, wie undankbar wir sind. Until we almost lose something. Bis wir fast etwas verlieren. Mary and I heard a story about a young man. Ja, Mary und ich haben eine Geschichte über einen jungen Mann gehört. And he had pain in his eyes. Er hatte Schmerzen in den Augen. So he went to the doctor. Also ist er zum Arzt gegangen. And they checked him. Und sie haben Untersuchungen and gemacht. And they said, we believe that you have cancer in your eyes. Und rausgekommen ist, dass sie geglaubt haben, er hat Augenkrebs. Cancer in your eyes. Krebs in den Augen. Or behind your eyes. Oder hinter den Augen. And they say we have to operate. Und sie haben gesagt, wir müssen unbedingt operieren. And it's almost for sure you're going to lose your vision. Und es steht fast fest, dass du nicht mehr sehen wirst. If you were told that. Kannst du dir das vorstellen, wenn dir das jemand sagt? And when you understand that maybe in 2 or 3 weeks I'm suddenly going to be completely blind. Und in 2-3 Wochen wirst du vollkommen blind sein. And how you would study the contour of your wife's face or your children's face. Wie würdest du die Konturen des Gesichts deiner Frau oder deiner Kinder anschauen? Photograph everything that you can possibly see. Du würdest alles fotografieren, was du sehen kannst. How you would look at a rose for the last time. Du würdest, wie du zum letzten Mal eine Rose anschauen or würdest. A dog or any kind of animal or the sky. Oder einen Hund oder jede Art von Stars, Tier. Stars. Just oder you would Himmel. Stay up all night and just soak it in. Die Sterne, du würdest die ganze Nacht aufbleiben und einfach nur schauen. So he went for the operation. Also ist er zur Operation gegangen. Absolutely terrified. Und war total ängstlich. He is a believer. Er ist gläubig. Just anxious. Aber er war einfach ängstlich. They did the operation. Und sie haben die Operation durchgeführt. And he came out of his anesthesia. Und er ist aus der Narkose aufgewacht. And they said to him, und sie sagten ihm, we have good news. Wir haben gute Nachrichten. You didn't have cancer. Du hattest keinen Krebs. You just had fungus behind your eyes. Du hattest einen Pilz hinter den Augen. And we've removed it. Und wir haben ihn wegoperiert. And your eyes are perfect. Und deine Augen sind ganz in Ordnung. This guy said, und dieser Mann hat gesagt, every single day he gets up, jeden einzelnen Tag steht er jetzt and auf. He just looks at things, looks at things. Looks at things. Und er schaut Dinge an, schaut looks sie an. At trees. Schaut Bäume an. He's changed his whole life. He'll never be the same. Es hat sein ganzes Leben verändert. Er wird nie wieder dasselbe sein. Just from a misprognosis from the doctor. Nur durch eine falsche Prognose von Ärzten. That you could be blind in 2 weeks. Du könntest in 2 Wochen völlig and blind sein. And his whole life has changed. Und sein ganzes Leben hat sich verändert. Because we're really never thankful until suddenly we lose something. Weil wir sind nicht wirklich dankbar, bis wir vielleicht etwas or verlieren. We could lose something. Oder wir könnten was verlieren. Like the man who complained about his shoes. Wie der Mann, der sich über seine Schuhe beschwert hat. Until he met a man without feet. Bis er einen Mann getroffen hat, der keine Füße hatte. The woman who complained about her husband. Die Frau, die sich über ihren Mann aufgeregt hat. Until she met a widow. Bis sie eine Witwe getroffen hat. And on and on. Und so weiter. The man who complained about the way he looked. Der Mann, der sich über sein Aussehen beschwert hat. Till he met a man who couldn't see. Bis er einen blinden Mann getroffen hat. It didn't matter. Und dem war es egal. Someone who complains about their food. Jemand, der sich über seine Nahrung aufregt. Till you literally see someone digging in the garbage can and eating out of it. Bis du siehst, wie jemand echt im Müll wühlt und daraus isst. Thankfulness. Dankbarkeit. I want to read something we heard in Bethel. Ich möchte etwas vorlesen, was wir in Bethel gehört haben. Thankfulness is the door to happiness. Dankbarkeit ist die Tür zum Glück. And the gate to heaven. Und die Pforte zum Himmel. It is the cure for arrogance. Es ist die Heilung für Arroganz. The inoculation for depression. Der Türstopper für Depression. It is the force against the spirit of entitlement. Es ist die Kraft gegen den Geist, der ständig etwas fordert. Thankfulness is the fruit of humility. Dankbarkeit ist die Frucht von Demut. The offspring of gratitude toward God. Die Nachkommen von Dankbarkeit gegenüber Gott. Thankfulness has saved many marriages. Dankbarkeit hat sehr viele Ehen gerettet. Rescued countless souls from the grips of bitterness. Hat viele Seelen von bitteren Wurzeln geheilt. This is from Psychology Today magazine. Das ist von einer Zeitschrift, die Psychologie heute heißt. Thankfulness is the least felt emotion. Dankbarkeit ist die Emotion, die am wenigsten gefühlt wird. Therefore it is like a field that must be cultivated, weeded and seeded. Deshalb kann sie mit einem Feld verglichen werden, das kultiviert und besät werden muss. We were listening to these messages. Wir haben uns diese Botschaften angehört. From a CD and then from a live message. Von CDs und aber auch von Live-Predigten. We were just thinking about the importance of thankfulness. Und wir haben über die Wichtigkeit von Dankbarkeit nachgedacht. And I just had put a complaint in my journal to God that my ear was hurting and why didn't he heal my ear? And what's the problem? Und ich habe gerade aufgeschrieben in mein Tagebuch, dass mein Ohr wehtut. Ich habe mich beschwert darüber. How many times you want me to pray? I've prayed, and you know, it's like one of those, you know, before God, father to son complain. Come on, Dad, do something, please. Und wie oft soll ich noch dafür beten? Ich habe mich beschwert. Bitte tu was. So I decided to not pray about my left ear. Also habe ich beschlossen, nicht für mein linkes Ohr zu beten. I just decided to thank God for my right ear. Also habe ich einfach beschlossen, Gott dankbar zu sein für mein rechtes Ohr. It made such a difference. Das hat echt einen Unterschied gemacht. Father, thank you that this ear doesn't hurt. Danke, dass das rechte Ohr nicht wehtut. It feels great. Das fühlt sich gut an. Instead of complaining about the one tooth that hurts, statt sich darüber zu beklagen über den einen Zahn, der wehtut, thanking God for the 31 that don't. Ihm dankbar zu sein für die 31, die nicht wehtun. If you have 31. Wenn du 31 Zähne hast. You gotta count, actually. Müsstest du sie zählen. I want you to look at a verse in Philippians chapter 4, verse 6. Ich möchte, dass wir uns einen Vers in Philipper 4, 6 anschauen. This verse is like a cannon. Dieser Vers ist wie eine Kanone. In the spiritual world. In der geistigen we Welt. Have it for, we have it on the beamer. You can put it up here. Okay, it says this. Don't worry about anything. Seid nichts besorgt. The word anything is an absolute. About anything. Und zwar nichts, das ist ein absolutes Wort. Instead, pray about everything. Sondern in allem. Tell God what you need. Lasst durch Gebet und Flehen. And thank him for all he has done. Mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. And that's the key. Und das ist der Schlüssel. To thank him. Mit Danksagung. For all he's already done and what he's doing. Für alles, was bereits getan hat und was tut. And it's such a discipline. Und das ist so, das ist wie ein Sport. To not focus on what we don't have. Und uns nicht darauf zu konzentrieren, was wir nicht haben. But to focus on what we do have. Sondern uns auf das zu konzentrieren, was wir and haben. Look at the next verse. Und im nächsten Vers heißt's. Then you will experience God's peace. Und der Friede Gottes. Which exceeds anything we can understand. Der allen Verstand übersteigt. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Now, when I was in Bethel, one of the pastors was preaching there. Und als ich in Bethel war, hat einer der Pastoren dort geprägt. And he preached a message I'd never heard before. Und er hat über ein Thema gesprochen, das ich noch nie vorher gehört habe. And he said, you may not agree with this message. Er hat gesagt, ihr werdet vielleicht nicht übereinstimmen mit and dieser Botschaft. Und das habe ich auch nicht. Which was fine because he doesn't care. Aber das ist okay, weil ihm ist es egal. I don't care. Und mir ist auch egal. But I listened to it and it was extremely funny. Aber es war interessant zuzuhören und es war sehr lustig. And I loved so much of it. Und ich habe so viel davon gemocht. It was true. I wished I could believe it was true. Ich habe mir gewünscht, dass es wahr ist oder dass ich glauben kann, dass es wahr ist. But I don't. Aber das tue ich nicht. But I liked the message. Aber ich habe die Botschaft trotzdem gemocht. And I talked to him afterwards. Und ich habe ihn nachher darauf angesprochen. Like I said, you should do if you disagree with something, you know. Weil wenn du nicht übereinstimmst mit etwas, solltest so du das. So I went and found him after and we talked. Also ich habe ihn nachher gefunden und wir Even haben darüber geredet. Though there was 2,000 people there, und es waren fast 2,000 Menschen dort. You'd be surprised that you can actually go find a speaker because nobody's really doing that. Und es ist interessant, weil man findet die Sprecher wirklich dort, weil die sucht eigentlich niemand. I always do that because I know no one else is doing that. Ich mache das immer, weil das macht sonst niemand. I've met Andy Stanley, I've met Rick Warren, I've met all these people because Gordon MacDonald, because nobody goes to the platform after they speak, everybody leaves. Und ich habe so viele berühmte Sprecher angesprochen, weil die meisten gehen einfach. His message was basically this. Und seine Botschaft war folgende. And I very much liked why he was preaching it. Und ich mochte es sehr, das Motiv, warum er das gebracht and hat. And I absolutely agree with the why. Und ich stimme überein mit and dem I Grund. And I wish the what was true, and maybe it is true, we'll see. Und was er gepredigt hat, den Inhalt, ich weiß nicht, ob es wahr ist. But it was the way he arranged the events that led to the second coming of Christ. Aber er hat darüber gesprochen, dass über die zweite Ankunft von Jesus gesprochen. The way he arranged the events that led that lead to the second coming of Christ. Und zwar die Anordnung der Dinge, die passieren werden, bevor Jesus wiederkommt. Which I had never heard this arrangement before. Und ich hatte diese Anordnung vorher noch nie gehört. I've never read it in a book. I've never heard anyone put it like this. Ich habe noch nie jemanden gehört, der es so ausgelegt hat oder ein Buch darüber gelesen. But the important thing is why. Aber das Wichtige war das Warum. And what he believes personally, and he doesn't tell anyone you have to believe this. Und er glaubt das persönlich, aber er sagt nicht, dass das alle glauben müssen. It was his personal conviction. Das ist seine persönliche Überzeugung. Jesus is now. This is not him. I'm just telling people who don't know anything about the end times. Das sagt nicht er, aber ich hole jetzt kurz aus und erzähle was über die Endzeit. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder zurück. Das wissen wir. And the scripture says he's going to set up his kingdom for 1,000 years. Und die Bibel sagt, er wird sein Königreich errichten für 1,000 Jahre. Some people believe that's symbolic. Manche Menschen glauben, das ist symbolisch. But I believe it's 1,000 years because it says 1,000 years. Und ich glaube, es sind wirklich 1,000 Jahre, weil es dort steht. I don't have a problem with that. Aber damit habe ich kein Problem. And in this kingdom, the lion is going to sleep with the lamb. Und in diesem Königreich wird Löwe und Lamm and the lions will eat grass and all this stuff. Und die Löwen werden Gras essen. Because the presence of God will be so powerful on the earth. Weil die Gegenwart Gottes so deutlich sein wird auf der Erde. That the whole earth will be blessed. Dass die ganze Erde gesegnet sein wird. Now he says this. Aber er sagt. There's no scripture verse that says. Es gibt keinen Bibelvers, der sagt, that those blessings are going to be in that kingdom. Dass diese Segnungen in diesen 1,000 Jahren stattfinden. So he believes that those blessings will come before Jesus returns. Deshalb glaubt er, dass diese Segnungen dann sein werden, bevor Gott Jesus wiederkommt. Which I'd never heard anyone say. Das habe ich überhaupt noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat. And he was really funny. Und er war wirklich witzig. And he says, you can't prove to me that they're going to be in the kingdom. Du kannst nicht beweisen, dass diese Segnungen im Königreich sein werden. I mean, the kingdom will be blessed, of course. Natürlich wird es gesegnet but sein. All these verses in Isaiah that speak about the whole world being blessed by God. Und diese ganzen Verse in Jesaja, die darauf hindeuten, dass die ganze Welt gesegnet actually, sein wird. He says no verse that says it's they're speaking of Christ's kingdom. Und er sagt, kein Vers in Jesaja weist auf dieses 1,000-jährige Reich hin. So he personally believes they will come before. Deshalb denkt er, sie werden vorher stattfinden. And that we as the church, und wir als Gemeinde, if we are obedient, wenn wir gehorsam and sind, live in who God has called us to be, und in unserer Berufung leben, will usher in this blessing to the whole world. Werden diese Segnungen weiter verteilen auf die ganze Welt. Wow. Wow. I hope it's true. Ich hoffe, dass das and stimmt. I just enjoyed the message. Und ich habe diese Botschaft echt I thought, genossen. Wow, I mean, wow. Whoa, okay. China, Pakistan, Somalia, China, Uzbekistan, Pakistan, Somalia, Vietnam, Uzbekistan, Vietnam. The 1040 window with all the countries that persecute Christians and die ganzen Länder mit Christenverfolgungen. There are between 300 and 500 Christians that are being killed every single day in this world. Jeden Tag werden 300 bis 400 Christen getötet. For their faith. Wegen ihres Glaubens. They're not just dying; they're being murdered. Sie sterben nicht einfach; sie werden umgebracht. And he believes that through us, through the church, und er glaubt, dass durch uns als Gemeinde, the entire world will be blessed. Die gesamte Welt gesegnet wird. I just thought. I don't believe that. Und ich dachte, na, das glaube ich nicht. I hope it's true. Ich hoffe aber, dass es stimmt. But I agree with the why. Aber ich stimme überein mit dem Grund. I agree with the why. And he said this. This is why I believe it. Und er sagte, das ist der Grund, warum ich he das says, glaube. I have to believe it. Ich muss es glauben. Because my experience of Christians. Weil meine Erfahrung mit Christen. Is that Christians are for the most part disengaged. Disengaged. Weil die meisten Christen sind nicht verbunden. From being the light of the world. Oder sie sind nicht das Licht der Welt. Disengaged, not connected. Sie sind einfach nicht damit verbunden mit diesen Gedanken. With bringing hope and blessing to people. Und sie bringen keinen Segen und keine Hoffnung in die Welt. Being a solution in this world. Sie sind keine Lösung in der Welt. Christians have disengaged themselves. Christen haben sich irgendwie abgesondert. Saying, well, it looks like the end's coming. Sieht so aus, als würde die Endzeit kommen. I guess I don't have to study for school that much. Das heißt wohl, ich muss nicht mehr lernen für die Schule. I better get married soon. Ich sollte wahrscheinlich bald heiraten. It doesn't look like there's much time. Weil viel Zeit bleibt mir nicht. Honestly. And we disengage. Und wir sondern uns ab. Well, I guess I'm not going to school to study ecology. Naja, ich werde wahrscheinlich nicht in die Schule gehen und lernen. Ecology. Umwelt. Kunde. Seeing that Jesus is going to destroy the whole world anyway. Jesus wird sowieso die ganze Welt zerstören. I'll just do the smart thing. Ich mache nur eine intelligente Sache. I'll just disengage. Ich sondere mich einfach ab. And let everybody run forward. Und alle sollen nach vorne laufen. Because they don't know what's coming. Weil die wissen nicht, was passieren wird. Go on with life. Go to school. Work Macht hard. Gut weiter. Go Lernt on, work hard. Build your house. Baut euch ein Haus. It's going to burn anyway. Es wird sowieso verbrennen. I'll just sit here and watch. Ich werde hier sitzen und zuschauen. And we disengage. Und wir sondern uns ab. Because we look at the world events. Weil wir schauen uns die Ereignisse we say, in der Weltgeschichte Adolf Hitler, an. Adolf Hitler, he's Antichrist. Adolf Hitler ist Antichrist. That means Jesus is coming back soon after. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Jesus bald nachher zurückkommt. How many people believe that Adolf Hitler was the Antichrist? Wie viele haben daran geglaubt, dass Adolf Hitler der Antichrist ist? And that Jesus was about to return. Und dass Jesus gleich danach zurückkommen wird. It would have been a good excuse to disengage. Es wäre eine gute Ausrede gewesen, um sich abzusondern. It's not worth fixing my house. Es zahlt sich nicht aus, mein Haus zu reparieren. It's not even worth getting married, I don't think. Es zahlt sich auch nicht aus, zu heiraten, oder? And we're no longer the hope of the world. Und so sind wir nicht die Hoffnung der Welt. We step back. Da, wenn wir einen Schritt zurückgehen. And he says he must believe this. Und er sagt, er muss daran glauben. Because he believes it's the only way to motivate the church to do something. Weil er glaubt, das ist der einzige Weg, um die Gemeinde zu motivieren, etwas zu tun. To step out. Um rauszustechen. To be who God's called you to be. Um das zu sein, wozu uns Gott berufen hat. To make a difference. Um einen Unterschied zu machen. To pick up a child. Um ein Kind aufzuheben. Who may have a disease. Das vielleicht eine Krankheit hat. And bring them to the food center anyway. Und dieses Kind zur Nahrungsmittelstation zu bringen. This has been the nature of the church throughout church history. Und das ist der Charakter der Gemeinde durch die ganze Geschichte. Especially when plagues and diseases came. Im Speziellen, wenn Plagen und Krankheiten and wiped kamen. Out cities and countries. Und ganze Städte und Länder ausgerottet wurden. When people were fleeing, the Christians were going in. Und als Menschen geflohen sind, sind Christen reingegangen. Now I'll just give you a quick understanding of how I see it. Und ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung davon, wie ich es sehe. It's what I believe. Das ist das, was ich glaube. You don't have to believe it. I believe it. Das musst du nicht glauben. Das glaube ich. Never change my mind. I've studied the scripture. I like it. And ich habe die Bibel studiert. Und ich finde darin wirklich Hoffnung. The Bible says that a difficult time is coming. Die Bibel sagt, dass eine schwierige Zeit kommen wird. This preacher said the difficult time already came. Dieser Pastor hat gesagt, die Zeit der Trübsal war schon. The difficult time was in 70 AD, it's not coming now. Die war schon diese Zeit und die kommt nicht mehr. The scripture says from Revelation chapter 6 all the way to chapter 18 that God is going to judge the world. Und in Offenbarung 6 bis Kapitel 18 steht, dass Gott die Welt richten wird. First Timothy 3 it says that 2 Timothy 3 that perilous times are coming. 2. Timotheus 3 steht ebenfalls, dass schwierige Zeiten bevorstehen. And Matthew chapter 24 und in Matthäus Kapitel 24 says that as in the days of Noah, so shall it be when Jesus comes back. Und so wie die Zeiten, so wie die Tage zu Noahs Zeiten waren, so soll es sein, wenn Jesus zurückkommt. People were eating and drinking and giving in marriage. Und Menschen haben gegessen und getrunken und haben geheiratet. Until the day that Noah entered the ark. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Noah in die Arche gegangen ist. But in that day of Noah, the people were wicked. Aber zur Zeit Noahs waren die Menschen böse. They were so godless. Sie waren gottlos. Noah had preached for 120 years Noah to his generation. Vorher schon 120 Jahre lang gepredigt. The only people that came with him were his family. Und die einzigen Menschen, die mit ihm kamen, waren seine Familie. Everybody else was mocking. Alle anderen haben sich dagegen gestellt. But here's my simple principle that brings me great comfort and confidence in this day. Und das ist ein sehr einfaches Prinzip, das mir sehr viel Trost spendet. There are three historical events. Es gibt drei historische Ereignisse. That testify how God acts when he judges. Die davon zeugen, wie Gott richtet. Sodom and Gomorrah. Sodom und Gomorra. God brought judgment to the cities. Gott hat diese Städte gerichtet. For their wickedness and godlessness. Dafür, dass sie böse waren und gottlos. And the nephew of Abraham was still in the city of Sodom. Der Neffe von Abraham war noch immer in der Stadt. And the angels came to him. Und die Engel sind zu ihm gekommen. And they said, we cannot, listen to this, this is Genesis 18:22. 1. Mose 18:22. We cannot judge the city until you leave. Wir können diese Stadt nicht richten, bis du weg bist. They were not allowed to judge the city while Lot was there. Es war ihnen nicht erlaubt, die Stadt zu richten, solange Lot dort war. It was forbidden. Es war verboten. We cannot. They literally grabbed him by the hand and they dragged him. Sie haben ihn wörtlich aus der Stadt gezerrt. Example number one. Number two. Das war das erste Beispiel. Zweitens. Noah's Ark. Noahs Arche. God saved 8 people out of the judgment in the ark. Gott hat 8 Menschen gerettet in der Arche. They didn't survive swimming and floating on wood. Sie haben nicht überlebt, indem sie auf Holzstücken geschwommen und gepaddelt sind. God saved them out. Gott hat sie heraus gerettet. Number three, 70 AD. Und zwar 70 nach Christus. Jesus predicted the destruction of the temple in Matthew chapter 24. Hat Jesus vorausgesagt, dass der Tempel zerstört werden würde. And he said in the Gospel of Luke, when you see the Romans coming. Und er sagt im Lukas Evangelium, wenn ihr die Römer kommen seht. Run from the city. Dann lauft aus Get der Stadt raus. Away from Jerusalem. Dann geht aus Jerusalem weg. In 60 AD the Romans came and surrounded Jerusalem. Und 60 nach Christus sind die Römer gekommen und haben Jerusalem umrundet, umzingelt. And then they were called somewhere else in the empire because there was some kind of invasion. Und dann gab es eine Invasion im Römischen Reich und sie mussten woanders hin. During that time when they left, the 100,000 Christians left Jerusalem. Und während sie bei dieser anderen Invasion waren, haben 100,000 Christen die Stadt verlassen. In obedience to the words of Jesus. In Gehorsam den Worten Jesu gegenüber. They left by faith. Sie sind im Glauben gegangen. And then the Romans came back 2 years later. Und dann 2 Jahre später sind die Römer zurückgekommen. And they circled Jerusalem. Und sie haben Jerusalem umzingelt. But everybody fled to the city. Und alle sind in die Stadt geflohen. Instead of listening to what Jesus had said. Anstatt auf das zu hören, was Jesus gesagt hatte. After an intensive siege. Nach einer intensiven Belagerung. Romans broke through. Haben die Römer, people were starving. Sind die Römer in die Stadt eingedrungen. The Romans Menschen sind verhungert. Slaughtered with the sword over 1 million people. Und die Römer haben mit dem Schwert über 1 Million Menschen umgebracht. They were killing so many people. Sie haben so viele Menschen umgebracht. That the Roman soldiers asked if they could stop. Dass die römischen Soldaten gefragt haben, gebeten haben, aufhören zu dürfen. If they could just take the rest slaves. Sie haben gefragt, ob sie nicht die restlichen Menschen einfach als Sklaven halten können. 70,000 men slaves. Und sie haben 70,000 Menschen als Sklaven mitgenommen. Das war so eine Schlacht. If you look at 3 historical events, und wenn man sich diese 3 historischen Ereignisse anschaut, God did not judge his people with the world. Gott hat seine Leute nicht gerichtet. As we look to the future, wenn wir in die Zukunft schauen, we know that God is going to judge the world at some point. Wissen wir, dass Gott die Welt irgendwann richten wird? He says he is going to. Das sagt er. I'm not going to be a part of that. Davon werde ich kein Teil sein. I don't believe the church is going to be a part of that. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde ein Teil davon sein and wird. There's a verse in 1 Thessalonians where it says Jesus will come in the clouds and take us. Und es gibt einen Vers in 1. Thessalonicher, wo es heißt, dass Jesus durch die Wolken kommen wird und uns holen wird. 1 Corinthians 15 it says it again. 1. Korinther 15 da steht dasselbe. I show you a mystery. Ich werde euch ein Geheimnis zeigen. You will be changed. Ihr werdet verändert werden. In the twinkling of an eye. In einem Augenblick. At the sound of the trumpet. At the sound of the trumpet. Bei dem Klang der Posaune. We look to the future. Wir schauen in die Zukunft. We see wars all over. Wir sehen überall Kriege. We see war in Israel. Wir sehen einen Krieg in Israel. We see a shaky economy. Wir sehen Wirtschaftskrisen. We don't disengage. Wir sonnen uns nicht ab. We don't get distracted. Wir werden auch nicht we abgelenkt. Get to work. This is our time to shine. Wir beginnen zu arbeiten. Das ist we die Zeit, it. In der if, wir glänzen. If this is leading to the imminent judgment of God upon the world. Wenn das zum letztlichen Urteil Gottes auf die Welt führt, he's taking us out before he judges. Dann wird er uns vorher herausnehmen, bevor er richtet. Now you can believe we're going through. Du kannst daran glauben, dass wir durchgehen. I have a cousin who believes it. Ich habe einen Cousin oder eine Cousine, die das glaubt. That we'll be among the people God is judging. Dass wir Teil der Menschen sein Other werden, die Gott believe richtet. It. That's why they're storing weapons and they're storing. They make bunkers in the mountains and all kinds of stuff. Und deshalb horten manche Menschen Waffen. Christians do. I'm not going to do that. Das werde ich nicht machen. I'm going to be right among the people. Ich werde mitten unter Menschen sein. Relaxed and confident. Völlig entspannt. Waiting for Christ to come. Ich werde darauf warten, dass Christus kommt. A light to the generation. Und ich möchte ein Licht sein für diese Generation. If there's an some kind of economic problem. Wenn es eine Wirtschaftskrise gibt. I don't want to disengage. Ich möchte mich nicht absondern. I want to be right with the people. Ich möchte einfach mitten unter den Menschen sein. Right in the lines with the people, talking to them. Ich möchte mitten unter ihnen sein und mit ihnen sprechen. These people who have no hope. Es gibt Menschen, die keine Hoffnung haben. I was on the airplane yesterday coming through London. Ich war im Flugzeug und wir sind über London geflogen. Lady sitting next to me. Und die Frau, die neben mir gesessen ist. I pull out my big Bible. Und ich habe meine große Bibel rausgenommen. And I flip it on the table. Und ich habe es auf den Flugzeugtisch geöffnet. And I can see her in amazement, like, what book is this? Und ich sehe ihr Erstaunen, was ist denn das für ein Buch? Nobody has a book that big. What is that? Ich meine, niemand hat so ein großes Buch. So I notice her looking over my shoulder and reading with me. Also habe ich beobachtet, wie sie über ihre Schulter geschaut hat und mitgelesen hat. So I turn to Hebrews 4. Also habe ich zu Hebräer 4 geblättert. I took my yellow highlighter. Und habe einen gelben Stift genommen. And I highlighted exactly what I wanted her to read. Und habe hervorgehoben, was ich wollte, dass sie lesen soll. I highlighted, there is a peace, there is rest for the people of God. Es gibt Frieden für die Kinder Gottes. And then it said today. Heute. Today. Heute. Four times. Today. Viermal. Today. Heute. For those who believe. Für die glauben. And when I circled the four todays, und als ich die vier heute eingeriegelt habe, on the shoulder, hat sie mir auf die Schulter geklopft und gesagt, what kind of Bible is that? Was ist denn das für eine Bibel? And I said, I want to show you an awesome verse. And we flipped the page and went to Hebrews 4:16. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Ihnen einen Vers zeigen. Und we dann talked sind wir about zu coming before God, receiving mercy and finding grace. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie man Gnade findet. We had an awesome conversation. Wir hatten ein echt gutes Gespräch. We have to engage. Wir müssen teilnehmen, teilhaben. And such an important part is to be thankful. Und ein wichtiger Teil davon ist Dankbarkeit. When we become unthankful, we disengage. Wenn wir undankbar werden, dann sondern wir uns ab. We have to really, this is such a virtue, such a value. Das ist so ein Wert. If we can master for everything give thanks. Wenn wir uns merken können, sei dankbar in allen Dingen. Father, I smashed my car. Herr, ich habe mein Auto zu Schrott gefahren. Thank you for teaching me patience. Danke, dass du mir Geduld lehrst. Thank you for giving me wisdom. Danke, dass du mir Weisheit schenkst. Not to get killed next time. Dass ich mich das Thank nächste you. Mal auch nicht umbringe. Thank you. You can always, always, always give thanks for something in every situation. Du kannst in jeder Situation für irgendetwas dankbar sein. Just want to end with a film. Ich möchte mit einem kurzen Video This enden. This is about the storm in New Jersey. Da geht's um den Sturm in New Jersey. Hurricane Sandy, Superstorm Sandy. Hurricane Sandy. My uncle died in that storm. Mein Onkel ist dort umgekommen. He was 89 years old. Er war 89 Jahre alt. No heat, no electricity. Es gab keine Heizung, keine They Elektrizität. They just found him and my aunt in bed under the covers. Sie fanden meinen Onkel und meine Tante im Bett liegend unter der Tuchend. They rushed them to the hospital. Und sie sind mit ihnen ins Krankenhaus gefahren. My uncle died on arrival. Und als sie dort angekommen sind, ist mein Onkel gestorben. I saw some of the footage and we have relatives near the shore. Und wir haben Verwandte dort in der Nähe des Ufers. It's like 50 times more than you would imagine. Und es ist 50 mal schlimmer, als ihr euch das vorstellen könnt. Like a bomb hit the place. Es ist wie so, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Then I watched this clip on live TV. this clip that I'm going to show you, I watched it live. Und dann habe ich live im Fernsehen folgendes Video gesehen. And it was no wonder that it was a church. Und ich habe mich nicht darüber gewundert, dass es eine Gemeinde war. Jesus loves. Jesus liebt. We shine. This is our time to shine. Wir glänzen. Das ist unsere Zeit, Don't zu glänzen. Don't disengage through Sondere fear. Dich nicht ab durch Angst. God will take care of us. Gott wird für In uns sorgen. In everything give thanks. In allen Dingen sei dankbar. And I'll close. If you're anxious, if you're afraid, Und wenn du ängstlich bist, Angst hast, it says tell God. Dann sag es Gott. Don't be afraid of anything. Hab keine Angst vor gar nichts. With pray for everything and tell God what you need. Betet für alles und sag Gott, was du brauchst. But make sure you're giving thanks. Aber stelle sicher, dass du dankbar bist. And God's peace will overshadow your mind and your heart. Und Gottes Frieden wird über deine Gedanken sein. Okay, just watch a short video and then Mary will come up and close in a prayer. Wir schauen uns das The Holly comes in a Let's pray. Beten wir. If you're here tonight and you have never asked Jesus to come into your life, wenn ihr heute hier seid und ihr habt Jesus noch nie gefragt, ob er Teil deines Lebens sein möchte, he wants you to know that he loves you. Dann möchte er, dass du weißt, dass er dich liebt. And he wants to have a personal relationship with you. Und er möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. God created you for a relationship. Gott hat dich geschaffen für diese Beziehung. And nothing will fill you or fulfill you except a living relationship with him. Und nichts wird dich füllen oder ausfüllen als eine lebendige Beziehung mit ihm. And Jesus made it possible by going to the cross and taking all of our sins upon him and dying and paying the penalty. Und Jesus hat das möglich gemacht, indem er ans Kreuz gegangen ist und unsere Sünden auf sich genommen hat und die Strafe bezahlt hat. So that we could have eternal life. So dass wir ewiges Leben haben können. So that our sins would no longer separate us from a holy God. Dass unsere Sünden uns nicht länger trennen von einem heiligen Gott. And so if you would like to take this step tonight. Und wenn du heute diesen Schritt gehen möchtest. Just say this prayer. Dann sprich dieses Gebet. From your heart. Aus deinem Herzen. God, thank you. Gott, danke. That you let me be here on this earth. Dass du mich auf dieser Erde sein lässt. That I am alive. Dass ich am Leben bin. That I am breathing. Dass ich atme. I want to have this personal relationship with you. Ich möchte diese persönliche Beziehung zu dir haben. Jesus, thank you for paying the price for me. Danke, dass du den Preis für mich bezahlt hast. So that I could have access to God. Dass ich Zugang haben kann zu Gott. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me for all of my selfishness and all that I've done wrong. Vergib mir für meinen Egoismus und für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. And cleanse me. Und reinige mich. From all my sin. Von all meinen Sünden. And Jesus promises that if we confess our sin and the things we've done wrong, he will cleanse us and give us a robe of righteousness. Und Jesus verspricht uns, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er uns reinwaschen wird und dass er uns eine reine Weste anziehen wird. Where he no longer sees our sin. Und dass er unsere Sünde nicht mehr sehen wird. That he sees us perfect. Dass er uns als perfekt ansieht. And if you've said that prayer tonight, und wenn du dieses Gebet jetzt gesprochen hast, then go, there's a prayer team, go and let yourself be prayed for. Dann lass für dich beten, es gibt Gebetsteams. There's a prayer team waiting in that corner near the connect point. Es gibt Gebetsteams da hinten. And they will pray for you. Und die werden für euch beten.